Der Jesuit de Luca, 1901. Die bürgerliche Toleranz ist, teils zur Verhinderung größeren Übels, teils zur Erlangung größeren Gutes, zuweilen und für beschränkte Zeit erlaubt, wenn erstens keine Gefahr vorhanden ist, dass die Einwohnerschaft des betreffenden Staates zur Ketzerei verkehrt wird, wenn zweitens keine ausdrückliche Billigung der Ketzerei vorliegt, wenn drittens alle die Bedingungen gegeben sind, die überhaupt eine materielle Beihilfe zur Sünde oder ein Sich-Aussetzen der Gefahr zu sündigen erlaubt machen, wenn viertens der römische Papst darüber gehört worden ist. Für gewöhnlich ist die bürgerliche Toleranz unerlaubt, denn erstens sie arbeitet in die Hände und gewährt Sicherheit dem Diebe, das heißt dem Nichtkatholiken, zweitens, sie setzt die Katholiken der Verführungsgefahr aus. Drittens, sie stört die Ruhe der höheren Gesellschaft, nämlich der Kirche, denn wer einen Dieb in das Haus lässt, stört die Ruhe dieses Hauses. Sind aber nach dem Urteile der Kirche bestimmte Umstände vorhanden, so kann die bürgerliche Toleranz erlaubt sein. De Luca macht sich selbst einen Einwand. Zweierlei Maß scheint die Kirche anzuwenden, denn in einem katholischen Staate verweigert sie den Nichtkatholiken die Kultusfreiheit, in einem nichtkatholischen Staate beansprucht sie die Kultusfreiheit für sich. Unter Berufung auf seinen Ordensgenossen, den Kardinal Tarquini, antwortet de Luca: Der Einwand ist dem gesunden Menschenverstand entgegen, denn auch die Wahnsinnigen halten sich selbst für gesund, und dennoch findet es allgemeinen Beifall, dass Wahnsinnigen die Freiheit genommen wird, deren sich die Gesunden erfreuen. Ferner, entweder erkennen die Nichtkatholiken die Kultusfreiheit an oder nicht. Erkennen sie sie nicht an, so können sie nicht die Kirche beschuldigen, wenn sie dasselbe tut, was sie selbst tun. Erkennen sie aber die Kultusfreiheit an, so können sie noch weniger gegen die Kirche auftreten. Denn sie lassen Kultusfreiheit doch nur deshalb zu, weil sie glauben, dass man in jeder Religion, auch in der katholischen, das ewige Heil wirken kann. Dass also die katholische Religion bei ihnen Kultusfreiheit haben will, stimmt mit ihren eigenen Anschauungen überein. Dass aber die katholische Kirche ihnen keine Kultusfreiheit gewährt, stimmt ebenfalls mit ihren eigenen Grundsätzen der Kultusfreiheit überein, denn da sie nur deshalb Kultusfreiheit gewähren, weil sie annehmen, dass man in jeder Religion gerettet werden kann, können sie einer Kirche, die den Glauben hat, dass man nur in ihr selig werden kann, keinen Vorwurf machen, wenn diese Kirche aus diesem Grunde anderen Religionsgemeinschaften Kultusfreiheit verweigert. Der Jesuit Katrein. Objektiv ist unter allen Kirchen die katholische allein daseinsberechtigt, weil sie allein die wahre ist. Mithin darf eine katholische Regierung in einem ganz katholischen Lande die öffentliche Ausübung anderer Religionsbekenntnisse an und für sich nicht gestatten, sonst verletzt sie das Recht der Kirche. Nicht, als ob eine Regierung aus sich zu bestimmen hätte, was wahr ist oder falsch, geoffenbart oder nicht geoffenbart sei, wohl aber, weil sie die Bürgschaft des unfehlbaren kirchlichen Lehramtes dafür hat. Und weil nach Gottes Absicht alle Regierungen und alle Menschen katholisch sein sollten, so dürfe es nur einen Religionskult auf Erden geben, nämlich den katholischen, so dass die ganze Menschheit eine großreligiöse Familie unter dem römischen Papste, dem Stellvertreter Christi, bildete. Das sind aber ideale Ziele, hinter denen die Wirklichkeit weit zurückbleibt. Tatsächlich finden sich heute in fast allen Staaten verschiedene Religionen nebeneinander in ruhigem Besitzstand. Wie hat sich nun eine katholische Regierung in einem Lande mit ganz gemischter Bevölkerung in Bezug auf die verschiedenen Religionsbekenntnisse zu verhalten? Wir sagen, eine katholische Regierung, denn eine grundsätzlich paritätische Regierung muss den öffentlich anerkannten Bekenntnissen den gleichen bürgerlichen Schutz gewähren. Eine protestantische Regierung aber muss schon von ihrem eigenen religiösen Standpunkte, dem der freien Forschung, es ihren Untertanen anheimgeben, zu welcher von den christlichen Religionen sie sich bekennen wollen. Wenn protestantische Regierungen trotzdem so oft die Andersgläubigen verfolgten, so war das nur ein Beweis, wie wenig ernst man es mit dieser freien Forschung nahm. Die freie Forschung wurde nur so lange betont, als man derselben gegen die bestehende kirchliche Autorität bedurfte. Außerdem kann eine Regierung nur dann ein bestimmtes religiöses Bekenntnis allein dulden und andere ausschließen, wenn sie die unfehlbare Sicherheit von der Richtigkeit des einen und der Falschheit der übrigen hat. Wenn wir aber von den einleuchtenden Vernunftwahrheiten über das Dasein Gottes, die Vergeltung des Bösen und Guten im Jenseits und dergleichen, ferner von einigen Grundwahrheiten des Christentums absehen, so kann eine Regierung aus sich diese Überzeugung nicht gewinnen, sondern nur durch Vermittlung eines unfehlbaren, übernatürlichen Lehramtes. Auf ein solches kann sich wohl die katholische, nicht aber die protestantische Regierung stützen. Darf also eine katholische Regierung den verschiedenen christlichen oder selbst heidnischen, mohammedanischen, jüdischen Bekenntnissen die volle Freiheit des öffentlichen Bekenntnisses gewähren, wenn einmal tatsächlich mehrere derartige abweichende Religionsbekenntnisse in ihrem Machtbereich vorhanden sind? Wir antworten, ja, sobald dieselben, ohne größere Übel heraufzubeschwören, nicht mehr an ihrem Bestande verhindert werden können. Gewiss haben aus sich die nicht-katholischen Bekenntnisse kein Daseinsrecht und die Einheit in der wahren Religion ist auch für den Staat selbst ein so großes Gut, dass er sie nach Möglichkeit aufrechterhalten soll. Diese Möglichkeit hört aber dann, moralisch genommen, auf, wenn einmal mehrere Religionsgemeinschaften in einem Lande festen Fuß gefasst haben und ohne Heraufbeschwörung größerer Übel nicht gehindert werden können. Ja, noch mehr. Die katholische Regierung kann aus sehr dringenden Gründen den Anhängern anderer Bekenntnisse die öffentliche Ausübung ihres Kultus erlauben, sie darin wie in ihren übrigen bürgerlichen Rechten schützen. Das ist die bürgerliche Toleranz, die wohl zu unterscheiden ist von der religiösen. Die religiöse Toleranz kann ein überzeugungstreuer, in seinem Glauben unterrichteter Katholik, mag er König, Minister, Bürgermeister oder Feldhüter sein, keinem Anhänger anderer Religionen gewähren. Wohl aber kann und muss die katholische Regierung die bürgerliche Toleranz gewähren und üben, wo sie einmal zur Notwendigkeit geworden ist. Moralphilosophie, Band 2, Seite 563 und folgende.